Herzlich willkommen zum Uncast, Folge 102. Wow, was gibt's denn diesmal Unglaubliches? Ja, erste Hinweise auf Jellybean. Ja, ist das nicht eine schöne, tolle Nachricht für den Uncast zu eröffnen? Jellybeans, lecker. Aber ich habe gar nicht viel Zeit hier heute rumzuflaxen, denn wir haben noch einen tollen Bericht vom Markus, ja, über das Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE. Das hat er nämlich schon mal getestet, weil er es nämlich selbst hat jetzt. Und mehr verrate ich nicht. Das kann uns der Markus dann gleich auch selbst erzählen. Und ich sag aber erst schon mal, was hier an Hinweisen auf Jellybean es gegeben hat, ja. Die ersten Anzeichen dafür hat man gesehen in einer Bestellung, ja. Da war eine Bestellung und da hat Google auf dieser oder ja bei dieser Bestellung eben vermerkt, dass Android 4.1 Jellybean, ja, demnächst bevorsteht. Und das Interessanteste ist, ja, dass es zuallererst auf dem Nexus, auf dem Google Nexus erscheinen soll. Naja, das Galaxy Nexus, genau das. Und das hat mich dann doch verwundert. Also erst, es gibt drei Sachen. Erstmal interessant, dass auf einem Bestellschein von Google diese Jellybean erwähnt wird. Das ist geprüft, das haben auch noch andere dann getestet, irgendwas bestellt und siehe da, Tatsache, es ist wirklich so. Dann steht da auf einmal statt Jellybean 5.0, also Android 5.0 Jellybean, steht dort Android 4.1 Jellybean. Das bedeutet also, dass man davon ausgehen muss, dass es keine extremen Änderungen geben wird, also zum Beispiel eine komplett neue Oberfläche oder so. Das darf man dann nicht erwarten. Das ist dann mehr oder minder mehr oder minder ein, ja, so ein kleineres Update eben, ja, so wie eben von damals von 2.2 auf 2.3, ja, so in dem Ausmaß maximal. Aber ich schätze mal, dass es eher sowas wie sein wird wie von 2.1 auf 2.2. Das heißt, so mehr ein Wartungsupdate. Die Oberfläche wird doch relativ gleich bleiben. Vielleicht hier und da ein bisschen der Launcher verändert. Ja, aber nicht so drastisch. Das kann ich mir vorstellen bei der Versionsnummeränderung. Aber das Allerwichtigste finde ich ja, ist definitiv, dass das gesagt wird, dass es auf dem Galaxy Nexus zuerst erscheinen will. Das könnte nämlich bedeuten, dass einmal das 4.1 Android 4.1 Jellybean schon sehr bald kommt. Es kann allerdings auch heißen, dass die neuen Nexus-Geräte eben doch später kommen als erwartet. Das Letzteres wäre auch plausibel, denn es sollen ja angeblich fünf verschiedene Nexus-Geräte geben, eventuell Tablets und mehr als ein Telefon auf jeden Fall, so wie das momentan die meisten davon ausgehen. Und die kann sich ja Google nicht so aus den Ärmeln schütteln, ja. Die müssen ja alle erstmal angepasst werden auf die Bedürfnisse, die eben so ein Nexus-Gerät hat, sprich alle Bloatware runter, alle Oberflächen runter, vor allem der Menü, das Menü, der Menü-Button, der muss weg, ja. Das ist ja sehr enttäuschend, dass zum Beispiel, muss ich sagen, ganz klar, dass, obwohl das sonst ein super Gerät ist, dass eben aber so Firmen wie Samsung bei ihrem neuen Flaggschiff tatsächlich nicht auf die Android-Guidelines eingehen. Das kann normalerweise nicht sein. Aber sowas muss natürlich alles designmäßig auch berücksichtigt werden. Das heißt, sowas kommt natürlich auch vom Original-Android-Gerät, vom Original-Nexus-Gerät, passiert sowas nicht. Ja, also da wird schon geguckt, dass auch die Guidelines eingehalten werden. Und das kann natürlich auch dauern. Von daher ist es anzunehmen, dass es eben nicht so schnell hier auf einmal fünf Geräte verfügbar sind und keiner weiß, woher die kommen. Ja, auch wenn schon sicherlich schon einige Zeit mit den Firmen da verhandelt wird. Gut, also ich wollte es jetzt nur schon mal anreißen, das Thema. Ich bin überzeugt davon, wir werden in den nächsten Uncast-Episoden da ständig noch was davon hören. Wer weiß, vielleicht sogar schon nächste Woche, ja, wenn es auf der Google I.O. vielleicht bahnbrechende Neuigkeiten zu Android 4.1 Jelly Bean gibt. So, und jetzt lasse ich den Markus ran, und wie gesagt, er sagt uns jetzt was über das Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE. Yay! Ja, willkommen dann auch von meiner Seite mit einem regulären Beitrag mal wieder hier im Uncast. Und zwar aus aktuellem Anlass. Ich habe mir ein neues Android-Gerät zugelegt, das so neu eigentlich gar nicht ist, das schon vor einem Dreivierteljahr ungefähr vorgestellt wurde, aber bis vor kurzem auf dem deutschen Markt nicht erhältlich war, aufgrund der Patentstreitigkeiten zwischen Apple und Samsung. Ich rede vom Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE, das erste LTE-fähige Tablet, das auch die europäischen LTE-Frequenzen kann. Ich meine, es gibt ja den gerade erwähnten Anbieter aus Cupertino, der ebenfalls ein LTE-Tablet anbietet, allerdings unterstützt das nur die in den USA genutzten Frequenzen. Das bringt uns hier in Europa natürlich logischerweise herzlich wenig. Aber das Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE, das kann unsere hiesigen Frequenzen um 800 MHz, um 1800 MHz und um 2600 MHz. Eigentlich fällt dieses Gerät unter die Tablets, die aufgrund der Patentstreitigkeiten nicht verkauft werden dürfen. Allerdings wird das Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE auch nicht von Samsung Deutschland hierzulande verkauft, sondern von Vodafone. Und Vodafone besorgt sich die Geräte wohl über eine ausländische Tochterfirma. Bei der Telekom ist das Gerät eigentlich schon für Ende letzten Jahres angekündigt gewesen, aber aufgrund der Probleme ist es eben nicht möglich, es wirklich offiziell anzubieten. Aber unter der Hand bekommt man es wohl auch und die Telekom besorgt sich es wohl über T-Mobile USA, über T-Mobile Österreich, weil die Verkaufsverbote beziehen sich jeweils ja nur auf Deutschland. Und insofern ist es auf dem Weg also kein Problem. Ich habe meinen Vodafone-Datenvertrag verlängert. So hat das Tablet 49,90 Euro gekostet. Ohne Vertrag ist es allerdings wirklich sehr teuer. Ich glaube, um die 660 Euro kostet es dann. Das muss ich ehrlich sagen, hätte ich natürlich für das Gerät jetzt nicht ausgegeben. Aber für 49,90 Euro Verlängerung eines ohnehin bestehenden Vertrags, der zur Verlängerung anstand, da muss ich sagen, war das wirklich ein fairer Kurs. Ich hatte ja auch überlegt, ob ich meinen Vodafone-Datenvertrag abgeben soll. Muss allerdings sagen, für Daten jetzt ausschließlich eines der beiden kleinen Netze ist vielleicht nicht so toll. Und der Vorteil von Vodafone gegenüber der Telekom ist die Möglichkeit, zu einem reinen Datenvertrag auch eine Ultra-Card zu bekommen. Also bis zu 3 SIM-Karten. Und das geht bei der Telekom nach wie vor nicht. Das geht natürlich bei Smartphone-Tarifen, aber eben nicht bei reinen Datentarifen. Und deswegen ist da Vodafone erste Wahl, obwohl netztechnisch, muss man sagen, die Telekom doch ein Tick besser ist mittlerweile. Ja, das Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE hat zunächst einmal einen interessanten Formfaktor. Es sieht halt aus wie das Samsung Galaxy Tab 10.1 ohne N, aber es ist natürlich da 8,9 Zoll deutlich kleiner. Also ich muss sagen, das ist eine Tabletgröße, die ich mir gefallen lasse. Also 7 Zoll, muss ich sagen, finde ich ja immer ein bisschen zu fummelig, ein bisschen zu klein. Da kann ich gleich beim Samsung Galaxy Note eigentlich bleiben. Da sehe ich dann auch nicht so den Mega-Vorteil, ein Tablet noch extra mitzunehmen. Während 10,1 oder von mir aus beim iPad 9,7 Zoll, das wiederum finde ich für unterwegs definitiv zu groß. Das ist ein reines Couchgerät und als reines Couchgerät ist mir das eigentlich zu teuer. Deswegen habe ich mir gedacht, gebe ich doch diesem Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE mal eine reelle Chance und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. A, vom Formfaktor, B, vom geringen Gewicht und C, natürlich auch von den Features. Es ist leider noch Honeycomb drauf, nicht Ice Cream Sandwich und ich bin auch nicht sicher, ob es ein Update auf Ice Cream Sandwich geben wird, denn bei den ganzen Geräten, die jetzt von Samsung, bei den ganzen Tablets, die jetzt gerade angekündigt wurden für Ice Cream Sandwich Updates, ist das LTE-Tablet zumindest nicht dabei. Es kann natürlich sein, dass es ganz normal unter Samsung Galaxy Tab 8.9 fällt und da das LTE-Gerät automatisch eben auch mit dem Update versorgt wird. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das könnte ich mir vorstellen, weil zum Beispiel das Samsung Galaxy Tab 10.1N, also diese Deutschland-Version vom 10.1, die wird auch nicht explizit erwähnt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für das deutsche Gerät kein Update geben wird. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit und insofern habe ich da eigentlich schon Hoffnung, dass es auch für das LTE-Tablet ein Update geben wird. Ja, ansonsten zu den Features kann man eigentlich gar nicht so viel sagen, weil es ist halt ein ganz normales Samsung-Tablet, das ähnlich ist wie die anderen Samsung-Tablets auch, wie das 10.1N. Es hat genau wie das 10.1N zwei Lautsprecher, sehr gute Stereo-Wiedergabequalität, also wenn man das Gerät zum Beispiel auch für Videos nimmt oder auch um Webradio zu hören, dann hinterlässt es wirklich einen guten Sound. Leider nicht vorne, wie beim Samsung Galaxy Tab 10.1N, sondern unten, aber wenigstens nicht hinten, wie das zum Beispiel der berühmte Apfel macht, was ich jetzt etwas unglücklich persönlich finde, aber da muss ich sagen, gefällt mir persönlich sehr gut. Ansonsten ist halt ein ganz normales Honeycomb drauf mit der von Samsung bekannten TouchWiz-Benutzeroberfläche. Und da haben wir auch schon den größten Nachteil. Es gibt meiner Ansicht nach wie vor keine vernünftigen Launcher speziell für Tablets. Der Rio hat es letzte Woche, war es glaube ich, erwähnt. Der Holo-Launcher ist eine super Geschichte für Android-Smartphones. Damit bekommt man optisch auf jedes Android-Gerät quasi eine Art Stock-Android auf Ice-Cream-Sandwich-Niveau oder auf Ice-Cream-Sandwich-Stand von der Softwareentwicklung her. Aber ganz ehrlich, auf dem Tablet finde ich den auch nicht so toll. Und so richtig wirklich was gefunden, was mir wirklich gefällt, habe ich bisher nicht. Also da muss ich sagen, da könnten die Launcher-Entwickler doch noch ein bisschen nachlegen. Also rein optisch hat mir das Motorola Xoom erste Generation, also von der Firmware her, am besten gefallen bisher. Das war halt damals noch Stock Honeycomb, und da muss ich sagen, das hat mir wirklich gut gefallen. Währenddessen mit diesem Touch-Mist, auf gut Deutsch gesagt, kann ich nicht viel anfangen. Ich habe jetzt mit verschiedenen Launchern experimentiert, welchen ich jetzt endgültig verwenden werde. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Muss aber sagen, dass ich also wirklich es sehr schätze, wie mobil dieses Gerät ist, aufgrund der Abmessungen, aufgrund der Größe, ist auch unwahrscheinlich schmal und aufgrund des relativ geringen Gewichts halt eben auch. Also das muss ich sagen, gefällt mir wirklich gut, hab's auch gerade gestern auf einer Zugfahrt verwendet, wirklich eine feine Sache, muss man ganz klar sagen. Der zweite Grund, ich hatte aktuell kein Android-Tablet mehr. Ich habe mein Galaxy Tab 10.1N vor geraumer Zeit verkauft, weil ich eigentlich nicht so der Tablet-User bin. Also ich verwende halt ein Smartphone. Dank Samsung Galaxy Note ist mir das unterwegs eigentlich auch normalerweise ausreichend zum Surfen. Und zu Hause, da habe ich einen Laptop. Da brauche ich eigentlich auch kein Tablet zwingend. Aber das Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE soll bei mir eben zusätzlich auch als WLAN-Hotspot, als mobiler WLAN-Hotspot fungieren. Und da ist es natürlich gegenüber einem Smartphone viel besser geeignet, weil Tablets logischerweise einen deutlich stärkeren Akku haben. Den ersten Einsatz als Hotspot hat es leider noch nicht hinter sich, also außer mal kurz getestet, weil ich einfach noch nicht unterwegs war. Das wird sich in der kommenden Woche natürlich ändern. Und dann werde ich natürlich auch mal berichten, wie das läuft. Was ein bisschen blöd ist, ehrlich gesagt, manchmal bucht es sich automatisch, sobald verfügbar, ins LTE-Netz ein, manchmal aber auch nicht. Es gibt dann ein Widget, das aber nicht standardmäßig auf dem Homescreen auftaucht. Man muss also wirklich hellseherische Fähigkeiten haben oder durch Zufall im Widget-Hinzufügen-Menü landen und sieht dann, ach, guck an, da gibt's diese LTE-Suchfunktion. Und damit kann man dann wirklich gezielt nach LTE suchen. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt unterwegs bin, habe ich eigentlich keine Lust, am laufenden Band die Netzstandardsuche zu aktivieren, auf gut Glück, weil ich weiß ja normalerweise nicht, wie ist an meinem Aufenthaltsort die Verfügbarkeit von LTE. Wenn ich natürlich irgendwo bin, wo ich weiß, okay, hier ist es verfügbar, drücke ich da einmal drauf und bucht sich ein innerhalb weniger Sekunden, habe ich getestet, geht wunderbar. Aber meiner Ansicht nach sollte das generell automatisch gehen. Das kann ja ein Smartphone wie das HTC Velocity 4G, kann das ja zum Beispiel auch. Also insofern, das sollte eigentlich funktionieren. Kleiner Nachteil ist natürlich auch, das ist ein 16 GB Gerät, wovon natürlich logischerweise das Betriebssystem auch noch ein bisschen Speicherplatz frisst. Und im Endeffekt bleiben dann vielleicht so 12 GB noch freier Nutzungsspeicher zur Verfügung. Also für Leute, die jetzt Videos en masse oder auch Musik in größeren Mengen auf dem Gerät speichern möchten, ist das natürlich nichts, weil es besteht keine Möglichkeit der Erweiterung mit Speicherkarten. Das ist also ein bisschen blöd, aber für meine Zwecke muss ich sagen, ist das mal ein Tablet, mit dem ich wirklich gut arbeiten kann. Also A, mal zwischendurch zum Surfen, B als WLAN oder wegen mir auch CDMA oder LTE-Radio, um Webradio halt eben darüber zu hören, auch mit vernünftigen Lautsprechern. Und natürlich zusätzlich, wie gesagt, die WLAN-Hotspot-Funktion. Das ist eigentlich für mich eine ideale Kombination bisher. Gefällt es mir wirklich sehr gut. Was ein bisschen blöd ist, trotz Dual-Core reagiert es teilweise ein bisschen langsam. Das war aber, wenn man sich erinnert, zum Beispiel am Samsung Galaxy Note unter Gingerbread ähnlich. Also da hoffe ich dann, dass sich möglicherweise durch das Ice Cream Sandwich Update was ändert. Das war ja beim Samsung Galaxy Note zum Beispiel war es ja ähnlich, dass das also wirklich, zumindest bei mir, seit dem ICS Update deutlich schneller geworden ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich kann das Gerät wirklich sehr empfehlen. Schön wäre, wenn man LTE auch ganz einfach über die Netzstandardauswahl im Menü Einstellungen, mobile Netzwerke und so weiter einstellen könnte. Das geht leider nicht. Es gibt die automatische Wahl, dann wechselt es immer in den besten verfügbaren Standort, wie gesagt, bei LTE mit Einschränkungen zwischen GSM, WCDMA, also UMTS und LTE. GSM und UMTS lassen sich auch getrennt und einzeln anwählen. Das geht bei LTE leider nicht und es gibt auch keine Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt LTE ausblenden und nur GSM und UMTS. Wäre vielleicht teilweise auch ganz gut, wenn man jetzt eine SIM-Karte hat, die gar keinen LTE unterstützt, dann frisst es unter Umständen unnötig Akkukapazität und das bringt es ja irgendwo logischerweise auch nicht. Aber ansonsten wirklich eine runde Sache, eine feine Sache, kann man empfehlen. Schade, dass der Verkauf in Deutschland so behindert wird und zu hoffen bleibt natürlich, dass es bald weitere Tablets gibt, die auch LTE unterstützen, weil wie gesagt, das ist schon eine feine Sache. Ich kann jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass der Akku im LTE-Betrieb deutlich schneller runtergeht, aber wie gesagt, ich habe das Gerät erst seit ein paar Tagen und kann es jetzt noch nicht so hundertprozentig endgültig sagen, wie, wann und wo. Da wird sicherlich die nächste Zeit noch einiges zu entdecken sein. Warten wir es ab. Damit war es das für heute von mir und ich gebe wieder zurück zum Rio. Wow, vielen Dank, Markus, für den ausführlichen Test. Wow, sehr schön. Und ich werde mir das Teil auch mal angucken, jedenfalls mal so flüchtig, ja, bei nächster Gelegenheit. Sehr schade, dass es so lange gedauert hat, wegen dem ganzen rechtlichen Hickhack da, aber jetzt ist endlich da und, ja, super. Wahnsinn. So, jetzt weiter mit den News. Und da gibt es zum Beispiel Nike Plus für Android erhältlich. Ja. Die Nike Plus Applikation, oder Nike Plus, ja, wie man die auch immer nennen will, die ist jetzt endlich auch für Android in der neuen Version verfügbar. Kann man aus dem Market bekommen. Das ist so ein, ja, wie soll man sagen, so ein eigentlich hauptsächlich für Runner, das heißt Jogger oder eben Leute, die auch ernsthaft trainieren müssen, die können eben diese App starten. So, das Konkurrenzprodukt von Google ist dieses MyTrax. Ja, ich würde einfach mal sagen, angucken, was besser gefällt, das nehmen. Ich hoffe, ich habe es noch nicht probiert, weil ich benutze eigentlich das MyTrax gerne. Aber es wäre schon nicht schlecht, wenn Nike Plus beispielsweise weniger Stromverbrauch hätte als das MyTrax, weil das haut richtig rein dort. Sehr schön, neues Feature wurde in den Android Play Store Reviews freigegeben, zumindest für einige privilegierte Android-Entwickler. Die können nämlich jetzt auch auf Reviews antworten. Ja, das heißt, vorbei die Sachen mit einem unkommentierten beispielsweise: Verdammt, ich häng am 10. Level fest, ja. Oder wie hier das, wie einer geschrieben hat, ein Stern, bin angepisst, ja, kann nicht über Level 17 hinausgehen, kann mir jemand helfen. So, mit einem Stern geratet, ja. da kann jetzt der Entwickler endlich seinen Frust freien Lauf lassen, ja. Aber Vorsicht. Es ist nämlich halt so, die Entwickler sollten da, vor allem die Entwickler bei oder in Europa, ja, sollten sich da etwas zusammenreißen, weil, naja, sagen wir mal, man sieht ja die App-Käufer gerne als Melkvieh, ja. Man darf aber nicht vergessen, dass es eben Kunden sind. Und der Kunde hat immer Recht. Ja, so habe ich das noch gelernt. Der Kunde hat immer Recht. Was man machen kann, man kann den Kunden probieren, zufriedenzustellen oder ihm eine Erklärung zu liefern, warum etwas so ist, wie es ist. Ja. Was man nicht machen soll, sind dann auf pampische Antworten oder pampische Reaktionen eben auch pampische Antworten zu geben. Das geht halt so nicht, weil das wird nichts bringen. Ja, das wird nichts bringen. Man wird den mit einer Aussage wie so, ja, wenn du zu blöd bist, über das 17. Level hinauszukommen, dann ist es doch nicht meine Schuld. Damit wird man eben diesen Menschen nicht dazu zu bringen, zu sagen, ah, ja, okay, du hast recht, sorry, naja, kein Problem, das nächste Spiel von dir kaufe ich auch, sondern das wird nur dazu führen, dass er sagt, ach, Mistentwickler, und das war das letzte Mal, dass ich was von dem gekauft habe, und das war's. Und das sollten die App-Entwickler so ein bisschen im Hintergrund halten. Ich kann's natürlich verstehen, weil die meisten App-Entwickler hier, da steht keine große Firma dahinter, das sind alles ein- oder zwei-Mann-Unternehmen. Haben natürlich viel Ahnung vom Programmieren, aber keinerlei Ahnung, wie man mit Menschen umgeht und vor allem nicht, wie man mit Kunden umgeht. Das kann man lernen, ja. Da gibt es Ausbildung dafür, ja. Und die fehlt halt vielen dann hier komplett, das merkt man dann auch. Aber das kann ganz schön nach hinten losgehen. Ich glaube, man tut sich da keinen Gefallen. Von daher, auch wenn diese Funktion jetzt aktiviert ist, sollten sich die Entwickler ganz genau überlegen, ob sie das überhaupt nutzen wollen, diese Funktion. Und wenn, ja, dann doch mit Bedacht. Vielleicht ist deswegen auch ein Grund, dass diese Funktion ihr eben jetzt nicht allen App-Entwicklern zur Verfügung steht, sondern nur ausgesuchten Firmen, die dann eben reagieren können, weil ein Disput oder eine Beleidigung von einem Android-Entwickler gegenüber seinen Kunden öffentlich im Marketplace, ich glaube, oder im Play Store, ich glaube, das ist nicht das, was Android und Google für sein Image gerade braucht. Android-Entwickler haben aber noch aus einem anderen Grund Freude vielleicht diese Woche gehabt, weil Google hat auch seine Entwicklerseite für Android sehr stark überarbeitet, optisch auch. Ja. Ich weiß zwar nicht genau, ich bin heute irgendwie auf dem Developer-Shelton-Trip, ja. Aber früher haben sich die Entwickler eigentlich nicht durch bunte, clicky, bunti Webseiten und Krams beeindrucken lassen, aber heutzutage braucht man das offenbar, um sich eine App zusammenzuklicken. Oh, Entschuldigung. Um sich eine App zu programmieren, und deswegen ist Google nicht darüber hinweggekommen, jetzt hier so eine schöne bunte Seite zu machen, bei dem man denkt, das ist für einen Consumer. Ja. Aber gut, schön. Wenn es doch den Entwicklern gefällt, warum sollte man das dann auch nicht machen? Schließlich müssen die Entwickler ja bei Laune gehalten werden, damit sie zufrieden programmieren können. Und ich denke, da ist sie mit diesem neuen Design dann eben doch den Entwicklern Google doch entgegengekommen. Schön ist übrigens der Menüpunkt hier, diese drei Punkte, die eben auch aus dem Ice Cream Sandwich zu sehen oder im Ice Cream Sandwich zu sehen ist. Wenn wir dann drauf gehen, dann öffnet sich hier dieses Systemmenü. Haha, sehr schön. Ihr wisst ja, ich bin immer auf der Suche nach einem neuen Keyboard. Zumindest für mein Tablet auf meinem ICS-Handy spielt das keine Rolle. Da finde die Ice Cream Sandwich-Tastatur immer noch super genial. Aber es gibt Leute, die schwören auch dann noch auf das Swift Key. Bisher gab es Swift Key X und jetzt gibt es eine deutliche Verbesserung mit Swift Key Free. Damit ist Free aber nicht gemeint mit frei, sondern die 3, also Swift Key 3. Und die bringt nämlich jede Menge Verbesserungen mit, unter anderem auch eine sogenannte Smart Space Erkennung. Ich finde, das ist eins der wichtigsten Erweiterungen. Man kann mehr oder minder tippen, ohne dass man die Leerzeile ständig benutzt. Das Programm erkennt oder die Tastatur erkennt automatisch, wo hätte ein Leerzeichen getippt werden müssen, und tut dann tatsächlich hier diese Worte auch automatisch trennen. Das ist wirklich sehr, sehr nützlich, weil oftmals ist das ein ziemlicher Hickhack mit eben dieser Space-Tastatur oder mit der Space-Taste. Und so lässt sich das ein bisschen zumindest umgehen. Ja. Also auf jeden Fall kann man das mal ausprobieren. Ich benutze ja normalerweise das Thumb-Keyboard für das Galaxy Tab, aber ich habe trotzdem im Moment das Swift-Keyboard drauf, nicht nur zum Test, sondern weil ich momentan eigentlich ganz zufrieden damit bin. Die Erkennung ist exzellent. Ja. Und ja, also für Gingerbread-Geräte und wahrscheinlich auch die meisten Modifikationen wird es auf jeden Fall eine der Top-Tastaturen überhaupt sein. Und es kann durchaus auch konkurrieren gegen die originale ICS-Tastatur. Da ist wirklich einiges noch im Petto, denke ich, bei der Firma auch. Die haben da auch noch Ankündigungen gemacht, dass das auch immer wieder verbessert wird. Übrigens noch als Tipp, wer von seinem SwiftKey X ein Upgrade macht, nämlich das passiert automatisch, also wer vorher schon SwiftKey X hat, kriegt automatisch übrigens SwiftKey 3, ja, ohne dass er die App nochmal neu kaufen muss. Da ändert sich dann auch der Name, aber es kann Probleme geben mit der Erkennung von Apostrophen beispielsweise und Akzenten. Und damit das vermieden werden kann, muss man auch die Sprache, die Sprachdateien aktualisieren. Das kann man machen, wenn man in die Einstellungen geht, ja, dort auf Language und Layout geht und dort eben Update Languages anklickt. Und dann sieht man bei den entsprechenden Sprachpaketen, die man installiert hat, ob man die updaten kann oder nicht. Bitte alle updaten und dann löst sich das auch das Problem auch dann von selbst. So, das eins muss ich noch erwähnen. Das ist eigentlich so verrückt, dass es ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen, weil es interessant ist. Aber es ist so verrückt, dass es schon wieder interessant ist. Und zwar ist das ein neuer Halter, ein Ständer für Telefone. Ja, passt dann entsprechend dann auch natürlich, schon will ich es ja nicht erwähnen, an Android-Geräte, beispielsweise das Samsung Galaxy S3. Und da hat man ein Kit dafür, so ein Aufkleber-Set. Da kann man dem ganzen Augen verpassen, ja, und Mund. Und dort kommt dann so eine Art, so eine kleine Noppe drauf. Ja. Und dann sieht das aus wie so ein Entengesicht. Und genau diesen Entenschnabel, ja, den es dazu gibt, macht man dann drauf auf diese Noppe. Und dann hat man einen Ständer, ganz genau. Also ist das Ganze eine gute Idee, aber... das Handy sieht aus wie eine Ente von hinten. Ja. Okay, aber ich finde es trotzdem interessant. Man kann da drin in diesem Schnabel dann noch so Kleinigkeiten verstecken, verstauen, wie beispielsweise ein Headset. Ja, das passt da rein. Und naja, für die Leute, die Enten mögen, ist das sicherlich eine schöne Sache. Ja. Also Amazon App Store, ja, ich habe es ja letztens schon mal gesagt, wird tatsächlich kommen, ja, diesen Sommer in Europa. Das wurde angekündigt, jetzt offiziell. Und damit dürfen wir uns freuen, dass eben bald noch zusätzliche Konkurrenz für den Play Store, ich glaube, ich kann es nie abgewöhnen, kommt und ist ja nicht schlecht. Ich hoffe, dass auch in Europa diese wöchentliche, tägliche, kostenlose App eingeführt wird. Und dann ist doch der Anreiz groß, auf jeden Fall den Amazon App Store auf dem Handy zu installieren. Ansonsten die Programme würden dann auch, also wenn es da keinen Sonderanreiz gibt bei uns wie in den USA, dann sehe ich natürlich auch ein Problem, weil die Programme, die man auch im Marketplace kaufen kann, warum soll man sich da den App Store installieren? Ja, Ja, vielleicht, weil man über Amazon auch über die normale, über den normalen Bankeinzug kaufen kann. Das geht. Schauen wir mal, wie das sich hier entwickelt. Ich hoffe, dass es bald kommt, dass es nicht mehr zu lange dauert. Die Pläne sind für England, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien diesen Sommer. Mehr wird dazu allerdings auch nicht gesagt. Der Foxconn-CEO, der sagt ein bisschen zu viel, denn er warnt vor dem Galaxy S3. Ja, er sagt, das iPhone, ich kann es ja kaum aussprechen, ja, das iPhone 5, ja, wird das Galaxy S3 zum Schämen bringen. Ja, dann sollte man sich schämen für das Galaxy S3 dann, wenn das iPhone 5 kommt. Ja, wer sich da schämen muss, weiß ich nicht, wenn die Mitarbeiter derweil weiter in den Tod springen, denn der Foxconn CEO Terry Gou, der ist natürlich, hat da natürlich auch ein Interesse dran, sowas zu sagen, denn Apple ist schließlich einer der wichtigsten Käufer bei Foxconn. Wer es noch nicht weiß, also bei Foxconn werden die iPhones gefertigt sozusagen. Und natürlich, klar, muss der dann natürlich große Töne spucken, aber es schon hat, dass gerade so einer von so einer Firma, deren Mitarbeiter vor lauter Frustration und Druck und ach so gutem Betriebsklima Selbstmord begehen und reihenweise aus den Gebäuden springen, so dass sogar schon Auffangnetze von der Firma installiert werden mussten. Also so jemand, dass der von Schämen spricht im Vergleich zum oder im Zusammenhang mit dem Samsung Galaxy S3, das ist fast schon ein Hohn, oder das heißt fast schon, das ist ein Hohn. Also naja, seine Meinung, die wird wahrscheinlich auch irgendwo in den Auffangnetzen hängen bleiben und darüber hinaus wahrscheinlich nicht groß berücksichtigt werden, hoffe ich zumindest. Ansonsten, ja. Dann sollte man den vielleicht mal in die Golan-Minen schicken, dann kann er auch ein bisschen abbauen für seine Firma. Derweil, die Carrier, die sehen allerdings überhaupt keinen Grund, sich für das Galaxy S3 zu schämen, denn die Nachfrage ist dermaßen hoch, dass sogar schon rationiert wird. Jawohl, nicht jeder, der ein Samsung Galaxy S3 bestellt, wird auch in absehbarer Zeit eines bekommen. Die Auftragsbücher sind gefüllt. T-Mobile und Sprint sind geradezu überlaufen und total überfordert und sie wissen gar nicht, wo sie die Geräte überhaupt herkriegen sollen. Jetzt wird natürlich wieder gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben. Beispielsweise wird gesagt, ja, Samsung hat nicht genug produziert oder kann nicht genug produzieren. Das glaube ich auch ein Stück weit. Ja, Samsung arbeitet am Limit. Die Nachfrage, allein die Vorbestellungen waren dermaßen astronomisch, dass Samsung diese schon nicht mehr erfüllen konnte. Auf der anderen Seite werden aber auch die Händler bzw. die Carrier, also die Netzbetreiber, in die Schuld genommen, denn sie haben auch versäumt, natürlich rechtzeitig zu bestellen. Da haben die auch natürlich einen Trend verpasst. Die haben gedacht, oh ja, gucken wir mal, nee, ist ja kein Apple-Logo drauf, ne? Na, dann bestellen wir mal nicht so viel. Ja, ein paar Stunden später war alles verkauft und jetzt, ja, hat's für die Nachbestellung eben nicht mehr gereicht, weil die woanders hingingen. Ja. Es gibt genug auf dem Markt, nur es ist halt das Problem, dass einige Netzbetreiber dermaßen wenig haben, dass die Kunden kaum eine Chance haben, bei diesen Netzbetreibern an ein solches Gerät zu kommen. Ja. Und ja, also es ist auf jeden Fall nicht ganz einfach in den USA. Bei uns habe ich jetzt noch nichts gehört von Lieferengpässen. Aber in den Geschäften habe ich es auch kaum gesehen bisher. Und das bedeutet doch schon, dass ziemlich große Nachfrage auch bei uns vorhanden ist. So, und was haben wir noch? VLC, ja, das soll mal wieder kommen. Ja, die Beta, ich weiß nicht, vielleicht die Beta auch schon draußen mittlerweile. Was ist das Problem bei Videoland? Das frage ich mich allerdings. Die iPhone-App haben sie schon Ewigkeiten rausgebracht. Es kann eigentlich nur daran liegen, dass die Entwickler dort keinen Bock haben, für die Android-App zu entwickeln. Und das ist ziemlich traurig, finde ich, weil VLC ist ja auch ein Open-Source-Projekt. Und irgendwie, ja, vielleicht sind da ein paar Google-Hasser am Werk, ich weiß nicht genau. Also ein wirkliches Problem selbst kann es wohl so nicht geben. Andere Firmen haben es auch ziemlich schnell geschafft, gute Videoplayer auf den Markt zu bringen mit verschiedenen Formaten, ganz unabhängig von den installierten Videocodecs. Aber jetzt hier diese ewigen Ankündigungen, das geht ja schon Ewigkeiten, ich weiß gar nicht, schon kurz nachdem Android 2.2 erschienen ist, haben da ja schon die ersten Gerüchte angefangen, ja, und dann wurde irgendwie alles eingestampft wieder, dann kam auf einmal die iPhone-Version und die haben sich offenbar darauf ganz konzentriert und jetzt soll langsam hier die Beta rausschlüpfen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile ist der Frustfaktor so hoch, dass die schon den absolut genialsten Videoplayer unter Android machen müssen, den es jemals gab. Ansonsten wird es nur ein Mauertest geben hier. Und dann wird es wieder gelöscht. Ja, aber bis zu diesem Test wird es auf jeden Fall noch lange, lange dauern, denke ich, weil es ist ja erstmal nur eine Beta. Da kann man noch keinen richtigen Test machen. Und ja, da seht ihr auch schon, wo das Problem hängt. Nach so langer Zeit erstmal nur eine Beta zum Abspeisen von den Leuten, die jetzt immer noch das haben wollen. Keine Ahnung warum. Auf dem Desktop nutze ich VLC gerne. Hellhörig wurde ich allerdings, als die WebM-Unterstützung von den Entwicklern überhaupt gar nicht freudig aufgenommen wurden und sogar richtig gehend verzögert wurden, dann nur halbherzig umgesetzt wurde, bis jetzt in den letzten Versionen. Da ist volle WebM-Unterstützung enthalten. Das hat dann schon gezeigt, dass da irgendwas nicht stimmt in dem Entwicklerteam. Also von so einem normalen Open-Source-Entwicklerteam kann da nicht mehr die Rede sein. Schon würden sich alle Finger danach lecken nach Android-Versionen und so. Aber ja, ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Wenn es jemand weiß, sagt er mir es bitte. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, was da los ist mit dem VLC-Player für Android. Der Dolphin-Browser, der zeigt, wie super die Entwicklung gehen kann, wie schnell eine Version jagt die andere und jedes Mal wird es besser, besser, besser. Unglaublich, was Dolphin mit dem Browser da auf dem Markt hier gebracht hat. Das ist mein Standard-Browser auf dem Tablet und ich muss sagen, das ist richtig genial, das Teil. Jetzt ist eine neue Engine herausgekommen für den Dolphin. Das ist auch eine Beta-Version. Da muss man klar natürlich testen und die Werte sind phänomenal, was da die Dolphin Engine, die neue, bringt. Also sehr, sehr viel schneller sogar natürlich als der eingebaute Browser. Auch viel schneller als der Chrome-Browser. Deutlich schneller. Und das ist schon ein Wort. Damit wäre der Dolphin, wenn er mit dieser Beta-Engine in der Endversion rauskommt, Leute, die das testen wollen, können sich die Beta-Version gerne herunterladen, wäre das der schnellste Browser auf Android mit Abstand, den es gibt. Und das ist für so ein, sage ich mal, vor ein, zwei Jahren noch total unbekannten Newcomer in der Browser-Szene doch schon eine Riesensache. Ja. Also Hut ab vor den Entwicklern, die können was und die kriegen das wirklich auf die Reihe. Ja. Vielleicht könnten die ja mal so einen Entwickler-Austausch für begrenzte Zeit machen, für das VLC-Team. Flipboard ist ja jetzt auch aus der Beta raus, ist jetzt offiziell verfügbar. Und zwar für alle Handys, ja, also diese Exklusivität für das Samsung Galaxy S3 hat zum Glück nicht lange gedauert. Wahrscheinlich ist dem Entwickler da bewusst geworden, wie blödsinnig das ist. Und nicht nicht nur das, es gibt jetzt auch noch eine Google Plus Integration und eine richtig gute Google Plus Integration. Man kann Google Plus Nachrichten in dem Flipboard Stream lesen, aller Flipboard News, ja, sehr schön. Und man kann direkt auch News auf Google Plus posten. Also Flipboard eines der ganz wenigen Entwicklerstudios, die eben Zugang haben zu der Schreib-API von Google Plus. Und ey, fantastisch, unglaublich. So, bitte mehr so Programme, bitte endlich die Schreib-API komplett freigeben für Google Plus. Dann verstummt vielleicht auch die Leute, die immer noch sagen, dass Google Plus, dass da nichts los wäre. Vielleicht hat man die falschen Freunde bei Google Plus angeklickt. Also bei mir rennt der Stream und das ganz ohne Retweets, ohne Ende. Ja. Also das ist auch schon mal eine Sache. Tab 2 will Flipboard aber auch nichts nachstehen und die haben jetzt auch eine neue Funktion eingebaut, die Magic nennt. Tab 2 Magic nennen die sich, ja. Und die kann mit der Zeit erkennen, was der Benutzer für Nachrichten am häufigsten liest und wählt dann eben dementsprechend mehr solcher Themen aus in einem speziellen Bereich, damit eben die Leute zugeschneiderte Nachrichten quasi bekommen. Ob das gut oder schlecht ist, das diskutiere ich immer gerne einmal wieder. Ja, wenn man nur noch die Nachrichten liest, die man lesen will, ich weiß nicht, ob das dann wirklich von der Diversität her dann irgendwie noch einen Sinn macht. Also ich denke, bei Nachrichten ist es halt auch so, dass man vielleicht auch mal eine Nachrichtenmeldung zu Gesicht bekommen muss, die einem nicht direkt interessiert, weil vielleicht eben da indirekt da dann doch interessante Sachen drin sind oder wichtige Sachen. Ja, stellen wir uns mal vor, die Leute, was weiß ich, einer könnte die Tagesschau so interaktiv machen, ja, dass man nur noch das sieht, was man sehen will. Ja, bunte Blümchen auf der Wiese, heute wieder 1 Zentimeter gewachsen, unglaublich. Ihr wisst schon, was ich damit sagen will. Ja, die Schreckensmeldungen werden ausgeblendet oder umgekehrt. Ja. Zombies rennen durch die Straßen, fressen alles auf. Nein, das war nur ein Fuchs, aber das will doch keiner wissen. Oh Mann! Nun gut. Also, dann habe ich noch eine Newsmeldung. Und zwar, wir haben ja schon öfters mal darüber gesprochen, warum verbreiten sich denn die Android-Tablets nicht so wie bei iOS. Und, da muss ich sagen, die neue Statistik ist gar nicht mal so schlecht. Denn Android legt gewaltig zu und hat jetzt auch schon den Level von iOS erreicht. Ja, beispielsweise das iPad 2 hat einen Marktanteil von 31%. Der Kindle Fire hat einen Marktanteil von 28%. Das Samsung Galaxy Tab immerhin noch 13%. Das alte iPad waren zum Beispiel 22%, iPad 3 bisher 8%. Ja. 2012 hat also iOS einen Marktanteil von 52%. Android hat einen Marktanteil von 51%. Das heißt, Leute, nur noch 1% 2012 bis jetzt weg von Apple Tablets. Und damit ist die Frage wohl geklärt. Die Android Tablets verkaufen sich ausgezeichnet und greifen extrem an. Die Presse pennt mal wieder, kriegt von allem nichts mit, weil natürlich die Schreiberlinge dort, ja, in ihren Zeitungen, alle an ihren iPads sitzen, ja, und sich schöne bunte Bildschirme angucken, ja, sollten lieber mal ein paar Zeilen mehr schreiben, besser recherchieren, dann werden sie nämlich feststellen, dass der Tabletmarkt bereits schon eine Kehrtwendung Richtung Android gemacht hat. Und wie lange wird es noch dauern, bis es dasselbe passiert wie bei den Telefonen? Ich weiß es nicht. weil ich persönlich immer noch nicht groß den Sinn eines Tablets, ja, auch wenn ihr mich jetzt steinigt, immer noch nicht sehen kann, egal ob iOS oder Android. Für mich ist der Notebook immer noch das Arbeitsmittel und alles andere ist Spielerei, das kann ich auch mit dem Handy machen. Für mich persönlich, ja, immer klar. Und ich denke, es gibt schon genügend Anwendungsmöglichkeiten, aber mittlerweile, es ist eben nicht, dieser Marktanteil wird nicht durch Anwendungsmöglichkeiten für Tablets bestimmt, sondern einfach nur durch einen Hype. Tablet, Pad, ja, und das muss man haben, egal ob man was damit anfangen kann oder nicht, das ist halt so, ne? So, jetzt komme ich zu der Community. Und da ging's jetzt doch ein bisschen zur Sache. Da habe ich einiges, deswegen fange ich jetzt gleich an. So, in der letzten Folge ging's um Meebo unter anderem, das eingestampft wird komplett. Und der Philbo hat geschrieben, Meebo gibt mir viel Hoffnung. Klar, dass die alte Version abgeschaltet wird. So muss man nicht für Updates, Fixes und Support Zeit und Personal abstellen, sondern kann das Next Level G-Talk basteln. Ich glaube, dass der Messenger plattformübergreifend einheitlich funktionieren wird. Einfach ein Google-Chat, der mit allem kompatibel ist. Ich hoffe es zumindest. So, ich muss mein Android jetzt mit ICS füttern. Hoffentlich merkt es nicht, dass es nur an der Oberfläche ist. Gut. Ja, also die Hoffnung ist noch nicht ganz verschwunden, aber es hört sich halt jetzt nicht gut an, dass diese ganze Messenger-Projekte oder Chat-Software jetzt eingestellt wurde und dass die Toolbar noch weiter betrieben wird. Da habe ich wirklich Befürchtung, dass vielleicht mehr so diese Toolbar-Geschichte umgesetzt werden soll von Meebo, die kaum jemand kennt offenbar. Aber ich hoffe es auch natürlich, dass da im Hintergrund vielleicht eben bei Google Plus mit dem Messenger was gewerkelt wird, dass da Google Plus Messenger dann eben alles ersetzt, was eben jetzt an Chat-Möglichkeiten gibt, damit alles vereinheitlicht wird. Das wäre gar nicht schlecht. Ja. dann war noch... Moment... ein Tipp vom Thilo. Ich bin leider jetzt noch nicht dazu gekommen, das tatsächlich komplett durchzuforsten und zu überprüfen. Aber der Thilo hat auf jeden Fall geschrieben, wegen einem... Moment, ich muss mir mal die Mail da aufrufen. Habe ich eben falschen Link gehabt. Das war eine Zuschrift per Mail. Und... Na, komm. Ja, so, wo haben wir sie denn? Hier. Und zwar von der Firma Du. Ja, Du, das soll so ein Kassenzettelsystem sein. Damit kann man eben Rechnungen und so weiter einscannen und auch komplett verwalten. Das Ganze läuft, wenn ich das richtig verstehe, auch über einen Dienst, der damit zusammenwerkelt. Man kann auch die Sachen beispielsweise bei Dropbox ablegen etc. Es ist auch ein Offline-Betrieb möglich und auf jeden Fall ist das eine interessante Sache, finde ich. Ich muss mich da erst nochmal genau damit beschäftigen. Ich weiß nicht genau, was, ob ich das Ganze vorlesen kann. Ich lese mal den ersten Abschnitt vor und die Wertung nochmal. Also, hi, ein Thema, welches dich vielleicht auch interessieren könnte und welches man unbedingt im Auge behalten sollte. Kassenzettel, Rechnungen und so weiter archivieren und automatisch taggen lassen. Es passt wirklich wieder 100%. Ich habe mich letzte Woche unterhalten und meinte, wir müssten nun mal alle Kassenzettel, Rechnungen, Briefe und so weiter einscannen, da man sonst niemals etwas wiederfindet und wenn man mal einen Garantiefall hat. 3 Tage später wird der neue Dienst Du bei Golem besprochen, der genau dies vollautomatisch erledigen soll. Ja. So, dann positiv findet er, das kostenlose Angebot ist sehr umfangreich. Verschlüsselung ist dabei, leider noch keine clientseitige Verschlüsselung. Android-App folgt, Amazon C2-Backend, deutsches Datenschutzrecht, diverse Schnittstellen zu Dropbox und so weiter, reiner Offline-Betrieb ist möglich. Ja, also wie gesagt, ich muss mich da erst nochmal informieren. Das mit dem deutschen Datenschutzrecht, das weiß ich nicht genau, ob man das jetzt als positiv oder als negativ sehen soll. Ja, schließlich hat nach dem deutschen Recht dann auch die zumindest mal Teile der Ermittlungsbehörden, also auch Zugriff auf diese Daten, während das eben sonst nicht der Fall ist. Da haben dann andere Behörden wieder Zugriff auf die Daten von anderen Ländern, aber ob das dann für den User relevant ist oder nicht, das kommt dann wohl auf den Einzelfall an. Ne? Aber auf jeden Fall ein interessantes Thema, ich bleib da mal dran und werd mal gucken, was ich da noch so rausfinde darüber. Dann gibt's noch eine Frage vom Philbo wegen dem Sense-Abschalten. Ja, ich habe es ja eben schon vorgelesen. Hat er ja gesagt, da macht das ICS drauf. Ja, hoffentlich merkt es nicht, dass es nur eine Oberfläche ist, denn es ging darum um diesen Launcher, Holo Launcher nennt er sich, beziehungsweise Nova Launcher, wenn man schon ICS drauf hat und nur die Originaloberfläche haben möchte. Das Problem ist, dass Sense halt im Hintergrund weiter werkelt. Ich habe da mal angesprochen schon, dass man vielleicht einen Taskkiller nutzen kann. Allerdings ist es halt so, wenn man einen Taskkiller nutzt und den Sense-Task permanent abschießt, dass das natürlich dann auch das Handy verlangsamen kann und eben auch Probleme geben kann für die Applikationen, die Sense eben nutzen. Beispielsweise die eingebauten Apps, ja, die nutzen ja Sense, und wenn Sense dann nicht im Hintergrund läuft, dann kann das natürlich Probleme geben. Ja. Und deswegen vielleicht nicht so ein Taskkiller benutzen, ja, und in den sauren Apfel beißen, eben das im Hintergrund laufen lassen bei ICS. Ich glaube, das ist auch bei dem Sense, bei dem ICS Sense mit drauf. Und zwar kann man da Programme disablen, ja. Und wenn diese disabled sind, dann werden sie auch nicht mehr beim Start geladen. Ich glaube nicht, dass man das Sense irgendwie disablen kann, aber man kann vielleicht einige oder etliche Zusatzanwendungen, die von Sense genutzt werden, disablen, so dass die nicht mehr gestartet werden. Das ist zum Beispiel auch bei dem Sony Xperia, beispielsweise beim Xperia Neo V so. Wie bei vielen Sony-Geräten wird eine Unzahl von Bloatware installiert, ja, von Anfang an, die sind drauf, die kann man aber disablen und dann werden sie weder geupdatet noch erscheinen sie in der Liste. Einige kann man sogar deinstallieren, dann disablen und dann verbrauchen sie auch keinen Speicher mehr. Also es ist schon ein Blick wert, ob man die disablen kann, was man alles disablen kann, und aber das direkte Abschießen des Sense-Tasks oder der Sense-Oberfläche ist so halt jetzt nicht zu empfehlen. Jo, und dann gibt's noch eine Frage vom Michel. Ich habe seit letztem Oktober das Sony Ericsson Xperia Mini Pro. Nun war ich mehrere Wochen im Krankenhaus und hatte als einzige Verbindung nach draußen dieses Handy. An und für sich ganz schick, stört mich doch das kleine Display. Da dieses Jahr noch mehrere längere Krankenhausaufenthalte auf mich warten, gute Besserung an dieser Stelle, wollte ich mich mal bei euch erkundigen, ob es außer eBay eine Möglichkeit gibt, günstig an ein Android-Modell mit größerem Display zu kommen. Über meinen Mobilfunkanbieter ging kein Weg, entweder teures neues Handy ab 250 € oder einen neuen Vertrag abschließen. Das wären dann nochmal um die 30 € im Monat für 24 Monate. Das ist mir dann doch alles zu teuer, wenn man bedenkt, dass ich im September 2013 ein neues Phone zur Vertragsverlängerung dazu bekomme. Ja gut, also ich meine, Michel, wenn jetzt hier das nur um das größere Display geht, da hast du natürlich jede Menge Auswahl an super günstigen Handys. Da gibt's immer mal wieder was. Beispielsweise haben die so verschiedene Ketten solche Handys manchmal im Angebot. Ja, die gibt's ab 99 € etwa. Ja. Drunter allerdings wird's kritisch. Man sollte da vielleicht mal auf die Huawei-Modelle gucken. Wie gesagt, das Display ist größer, die Leistungsdaten sind okay. Also sicherlich nicht mehr schlechter als oder anders als mit dem Xperia Mini Pro. Die Tastatur fehlt natürlich, ja. Da musste ich darauf einstellen, dass mit einer On-Screen-Tastatur zurechtzukommen, weil die Telefone mit eingebauter Tastatur dann doch recht teuer sind in der Regel. Ja. Und ja, da sind also dann eben jede Menge vorhanden. Ja. Ich will jetzt eigentlich keine Schleichwerbung machen oder richtige Werbung machen. Ja. Ist natürlich eine Sache, wenn ich, wie soll ich das jetzt machen, ohne zu verraten, wo es die gibt, ja, wo man gucken kann. Also, schaut mal nach einem großen, großen Versandhändler, ja, und da kann man mal einfach oben die Suche eingeben, günstige Android-Handys, und dann kriegt man auch schon eine Liste, man kann sicherlich bestimmt noch ein bisschen besser suchen, ne? Beispielsweise geht man auf die Kategorie für diese Android Handys, ja, und guckt und lässt dann nach Preisen sortieren beispielsweise. Und dann kann man auch mal sehen, was da los ist. Aber es gibt, wie gesagt, jede Menge. Zum Beispiel hier ein Samsung Galaxy Y mit Android 2.3 und 3 Zoll Display. Gut, ist nicht jetzt riesig groß, ne? Aber immerhin größer, viel größer als das vom Xperia Mini Pro. Für 99,96 oder hier ein Huawei mit 3,2 Zoll Display und Android 2.3 für 87,95, ja. Du siehst, da findet man schon Sachen, ja, die auch nicht ganz so teuer sind. Es kommt halt immer drauf an, was man eben dann prinzipiell damit machen muss. Aber allein ein Display, die Displaygröße allein ist also schon mal nicht so schlimm, da was zu finden. Übrigens, das mit dem 3 Zoll Display, das ist glaube ich die gleiche Größe sogar, wenn ich das richtig weiß. Also das vergessen mit dem Samsung Galaxy Y S5360. gut, also dann war's das mit den Community-Nachrichten für diese Woche, jawohl. Und ich habe noch die App der Woche. Und das ist SwiftKey 3, die ich eben schon mal vorgestellt habe in den News. Ja, das Update ist ja herausgekommen für SwiftKey X und das wird automatisch jetzt zu SwiftKey 3. Und wer es noch nicht hat, da sollte es sich mal angucken. Es gibt eine kostenlose Version davon. Die Pay-Version bietet dann zum Beispiel das automatische Lernen über Gmail, über eine Website, also über ein RSS-Feed, den man angeben kann. Also sein eigener Blog beispielsweise hier eingeben und dann lernt quasi die Tastatur, wie man selbst schreibt und macht dann auch sozusagen eine Erkennung. Ja, und auch eine Vorhersage, eine Textvorhersage, was man denn normalerweise jetzt als nächstes schreibt. Ich habe das übrigens mal gemacht und da komme ich mir vor wie ein Bot. Ich habe das bei meinem microrio.blogspot.com mal getan und da kamen dann leider ganz peinliche Sachen heraus. Nein, leider nichts Unanständiges, da wäre ich ja froh gewesen. Nein, aber es kam raus mit diesem Satz kann man da schon nicht mehr sagen, komplett vorhergesagten Satz. Uncast, Twitter, Doppelpunkt, @AndroidCast, Facebook, Doppelpunkt. Das hört sich an, als ob ich ein Bot wäre, ja. Aber ich möchte nochmal betonen, ich bin kein Bot, ja. Auch wenn ich Android mag, ich bin kein Bot. Mann, ist das peinlich. Auf jeden Fall, SwiftKey 3 hat es bei mir als App der Woche geschafft, weil die Verbesserungen sind schon immens gegenüber dem SwiftKey X. Die Texterkennung ist deutlich besser geworden. Das Design ist sehr, sehr viel schöner. Man kann sich kostenlos einige Themes auswählen. Ja, unter anderem auch ein Neo-Theme, das einen mal ein bisschen an Tron erinnert. Das Standard-Theme ist auch sehr, sehr schön geworden. Man kann auch ein Theme auswählen, das ähnlich aussieht wie das von ICS. Also eigentlich kann man da sagen, da wird eigentlich fast jeder zufriedengestellt, ja, weil eben die Funktionen, die vorhanden sind, sehr, sehr schön sind. Eine komplette eigene Anpassung, wie zum Beispiel bei Thumb Keyboard, gibt es zwar nicht, aber man muss schon sagen, Hier hat SwiftKey 3 mit diesen Funktionen hier jetzt deutlich aufgeholt und man darf mit Fug und Recht behaupten, dass SwiftKey 3 einer der besten Android-Tastaturen ist, die es gibt, und deswegen finde ich, hat es hier doch die App der Woche verdient. So, und damit kommen wir zum Ende des Uncasts und die Woche, ja, könnt ihr nutzen, um die Google I.O. 2012 zu verfolgen. Ja, ich bin schon so aufgeregt da. Ja. Mal sehen, was nächste Woche schon hängen bleibt im Bericht darüber. Und wenn ihr schon Ideen, Fragen, Anregungen, Selbstbeiträge, Informationen, Ähnliches habt, ja. Ach, halt, stopp. Eins muss ich noch ganz schnell loswerden. Ja, genau. Es wurde mir jetzt schon mehrfach gesagt, ob ich nicht einen Flatter-Button einbauen will. Auch per Mail und jetzt auch bei Google Plus haben es einige Leute gesagt. Also ich spiele mit dem Gedanken, ein Google AdSense einzubauen in den Feed und auf die Seite, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ein Flatter-Button, ich weiß nicht, also da habe ich auch noch keinen Account und ich weiß nicht, ja. Jetzt überlege ich, ob ich das vielleicht machen soll oder nicht. Was denkt ihr darüber? Würden euch so ein Google AdSense sehr stören oder nicht? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich schreibe auch nochmal hier ein Google Plus Posting deswegen rein. So, aber jetzt könnt mich erreichen unter Google Plus Uncast oben der Suche eingeben oder unter per Mail uncast@zenetcast.com. Alle Informationen und Links zur Sendung findet ihr unter uncast.zenetcast.com. Immer auf die Netzwerk.zenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die Antennen steif. Bis nächste Woche nach der Google I.O. Yeah. And volumes, scribble that world.